Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Ihr Lieben, ich bin ganz gespannt auf die nächste Stunde. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heißt erogene Zonen. Und ich frage euch, was sind eure Top-Zonen? Wie habt ihr sie entdeckt? Und welche Körperregionen mögt ihr bei anderen Leuten am liebsten? 0130 2911, die übliche Telefonnummer. Und die Faxnummer ist 0130 11 51 22. Faxnummer 0130 11 51, 22. Und wir beginnen heute Nacht mit dem Christian, und der ist 24. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Domian. Ja, hallo. Erstmal großes Kompliment an deine Sendung. Haben wir vielleicht schon oft gehört. Ich schließe mich da einfach an. Vielen Dank. Ja. Jetzt zum Thema. Ja. Zur Sache. Ja, du hast jetzt schon so viel gefragt, so nach dem Motto eigene erogene Zonen oder fremde erogene Zonen. Ja, wo soll ich anfangen? Fangen wir bei dir an. Bei mir, bei meinen eigenen. Bei deinen eigenen, genau. Ja gut, da ich nun mal ein Mann bin, kann ich ja nicht ableugnen, dass meine größte erogene Zone nun mal einfach das Teil ist, was unten in der Mitte sitzt. Ne? Das ist schon die Top-Zone bei dir. Das, würde ich sagen. Also wenn ich was anderes brauchen würde, würde ich lügen, glaube ich. Das ganze Teil oder gibt es da auch noch graduelle Unterschiede? Also sagen wir mal so an der am Außenbereich, ja. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so mir vorstelle, so wenn man dann am Innenbereich ist, dann ist das doch wieder schon zu heftig. Was heißt Innenbereich? Ja, wenn man dann die Vorhaut zurückzieht. Ja. Also ist es jetzt mehr der, ist es mehr der Schwanz oder ist es mehr der Hodensack? Beides auf verschiedene Art und Weise, denke ich mal. Ja. Ja, also es gibt sicherlich Tage, wo das eine, sagen wir mal, den größeren Reiz dann auf mich ausübt und dann gibt es wieder Tage, wo das eben das andere ist. Oder auch beides mal. Also das heißt, du bist ein Mann, ein klassischer Mann, was oft den Männern vorgeworfen wird, der sehr schwanzfixiert ist. Nein, das, ja, also das würde ich jetzt aber auch nicht so sagen. Gibt es denn keine anderen Bereiche in deinem Körper, wo die Mädels sich auch schon sehr heiß machen können? Doch, ja doch, sicher. Nämlich? Also man muss ja auch nicht immer gleich bis zum Ausziehen gehen. Also das möchte ich jetzt auch mal doch erstmal von mir weisen, ja. Ich sag mal so, die Brust zum Beispiel, ja? Ja, die ist ja nicht nur bei der Frau eine erogene Zone, sondern auch beim Mann. Ja. Ja, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber doch schon vorhanden und kann doch eine ganze Menge schon im Vorfeld ausmachen. Also du magst es auch, wenn du an der Brust gestreichelt wirst? Ja. Wenn du geküsst wirst auf die Brustwarzen? Zum Beispiel, ja. Geht das bei dir so weit, dass die Brustwarzen auch etwas irrigieren, etwas hart werden? Ja, schon. Ich denke, das ist wirklich schon doch vergleichbar mit der Reaktion, die eine Frau darauf zeigt, würde ich sagen. Hast du das bei dir so peu à peu entdeckt oder war das irgendwie so direkt, weiß ich jetzt nach, oder während der Pubertät schon da? Mit den Brustwarzen meine ich. Also während ich in der Pubertät war, habe ich solche Erlebnisse nicht gehabt, weil ich also meine erste Freundin auch erst mit 18 hatte. Ja. Und na gut, man steckt zwar noch drin, aber ich sag mal so, da ist auch ein großer Teil schon abgeschlossen vielleicht. Ich denke, man erlebt das dann einfach mit der ersten Freundin, so nach und nach. Einfach. So nach und nach. Also es ist jetzt, der Hauptdarsteller ist deine erogene Zone und die Brustwarzen, die Brüste, gibt es sonst noch was? Ich denke im Prinzip, wenn man es also wirklich, wenn man sich viel Zeit nimmt, ja, sag ich mal so, für den Sex an sich, ja, dann kann eigentlich der ganze Körper erogene Zone sein. Ja, gut, das ist klar irgendwie, aber es gibt da natürlich dann graduelle Unterschiede. Ja, das ist richtig, ja. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum und gehen auf die holde Weiblichkeit. Gut. Wo ist es da für dich am schärfsten? Also ich finde es am schärfsten, mich sagen wir mal so von oben nach unten, mich so langsam durchzuarbeiten, sagen wir mal. Ja, also. Durchzuküssen. Ja, ganz genau das. Ne? Weil ich also auch festgestellt habe, dass das bei meiner Freundin eben ganz super gut ankommt einfach. Also quasi da die gesamte Haut als erogene Zone. Die Haut als erogene Zone, das fängt also auch schon im Gesicht, Halsbereich an, ja. Dann halt die Brust natürlich. Ja. Da kann man sich dann sicher schon eine Weile aufhalten, ja. Ja. Da kann man dann auch, das ist auch zum Beispiel auch eine Sache, wo man auch eine Reaktion dann sehen kann. Ja. Ja. wenn da was passiert. Ja, ne? Ja. Das kann man ja so an anderen Hautteilen, sag ich mal, da sieht man ja nichts mehr dann. Das finde ich auch unheimlich wichtig, dass man also sehen kann, man ist auf dem richtigen Weg, ja. Man muss ja nicht immer währenddessen unbedingt viele Worte machen, ne? Und dann, man sieht dann halt was. Ja, ja. Man fühlt was. Bist du schon auf Frauen gestoßen, die besondere Vorlieben hatten und die du dann so entdecken musstest, während ihr miteinander Spaß hattet? Besondere Vorlieben. Weniger. Würde ich nicht sagen jetzt so, ne. Also, das war der Christian, der so fixiert ist, so in die Mitte des Körpers bei sich selbst und aber auch auf die Brustwarze. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Iris, 20 Jahre, hallo. Hallo Jürgen. Ja, Iris, jetzt bin ich gespannt auf dich, was du zu erzählen hast in Sachen erogene Zone. Also ich bin eine kleine Ohrenfanatikerin. Eine Ohrenfanatikerin? Ja, und ich finde die erogenen Zonen eines Mannes sind absolut die Ohren. Bei dir selbst jetzt? Nee, beim Mann, absolut. Beim Mann? Ja, absolut. Also du stehst absolut auf Männerohren? Ja, genau. Du bist 20 Jahre alt? Ja, genau. Seit wann weißt du das? Seit 15. Seit 15? Ja, genau. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht, also mein Ex-Freund, der hat absolut, also solche Ohren habe ich noch nie gesehen. Der hat ganz dicke und lange Ohrläppchen gehabt. Und das fandst du geil? Ja, absolut. Ganz dicke und lange Ohrläppchen. Genau. Und die sind dir direkt aufgefallen? Ja, genau. Damals warst du 15? Genau. Und dann hast du angefangen, dich auch mit den Ohren ein bisschen zu beschäftigen? Stimmt. Wie hast du es gemacht? Also, weißt du, irgendwie, wenn ich jemanden im Fernsehen sehe oder wenn ich irgendwo disco-mäßig, ich schaue immer nur auf die Ohren. Du schaust immer auf die Ohren? Ja. Das ist ein Ding. Kann ich dir, doch, ich werde dir mal meine Ohren auch zeigen. Da muss ich mir den Kopfhörer abziehen. Ich mach das mal eben. Oh. Hast du gesehen? Ja. Und, okay? Habe ich sowieso schon öfters, wollte ich dir sowieso sagen. Jetzt hast du es mir natürlich vorab genommen, dass du auch wundertolle Ohren hast. Wundertolle Ohren. Iris, erzähl doch noch ein bisschen näher, als du das denn so entdeckt hast, dass du da Spaß dran hast bei den Jungs. Wie beschäftigst du dich jetzt konkret mit dem Ohr deines Freundes? Küsst du das? Gehst du da mit der Zunge rein? Was machst du? Na, ja, also immer nur immer am Ohrläppchen. Nur am Ohrläppchen? Ja. Also du nuckelst am Ohrläppchen? Genau. Also bei meinem Ex-Freund war es natürlich noch besser, weil der hat schönere Ohren gehabt. Ja. Und mein jetziger Freund, der hat, ja, kann man schon lassen, die Ohren. Ja, kann man schon lassen. Was ist denn für dich das Idealohr? Das schönste, erotischste, geilste Ohr? Ja, das von meinem Ex-Freund. Also das muss... Das lange, dicke Ohrläppchen. Das muss ein langes, dickes Ohrläppchen sein. Genau. Ist die Wirkung bei dir auch so, dass dich das sexuell stimuliert? Ja, auf alle Fälle. Inwiefern? Oder wie stark? Sehr stark. Sehr stark? Ja. Also du wirst richtig scharf durch die Ohren? Ja, genau. Ja. Wie hat den Jungs das denn gefallen, wenn du dich mit den Ohren immer so beschäftigt hast? Also am Anfang ziemlich überrascht. Also wirklich... Aber mittlerweile haben sie sich schon dran gewöhnt. Also denen ist das nicht unangenehm? Nee. Aber auch nicht, das macht die auch nicht besonders an? Ja, also mein jetziger Freund schon. Den macht das auch ja? an? Ja. Ja. Mhm. Diesbezüglich würden wir auch ganz gut zusammenpassen. Echt, oder? Ja, mich macht das auch ziemlich an, wenn sich jemand mit dem Ohr beschäftigt. Das finde ich auch sehr scharf. Ich finde das aber absolut super. Ja, jetzt aber noch mal auf dein Ohr gefragt. Ist das für dich selbst auch eine erogene Zone, wenn die Jungs dich in das Ohr reinküssen zum Beispiel? Weniger. Weniger? Weniger. Ja. Also bei mir ist dann eher der Hals, absolut der Hals dann. Ja. Aber bei den Jungs ist oberste Präferenz das Ohr. Genau. Und dann, was kommt als zweites? Auch halsmäßig, also wirklich. Also ich bin jetzt da nicht irgendwie so... auf das beste Stück, sagen wir mal, so fixiert, sondern eher schon Hals, Brust. Hals, Brust. Und an dritter Stelle erst das beste Stück? Ja, kann man so, ja. Wenn überhaupt ein dritter. Genau, wenn überhaupt ein dritter. Na, Iris. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Und viel Spaß mit den Ohren. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt ist die Julia da, 29. Hallo, ich könnte mich mit Iris zusammentun. Ich stehe auch auf Männerohren. Du bist auch eine Männerohren-Fetischistin. Ja. Das ist ja ein Ding. Wie hast du es entdeckt bei dir? Ja, ich habe es bei mir entdeckt, indem ich deine Ohren gesehen habe. Meine Ohren? Ja, die sind ja total erotisch. Also die haben mich total abgemacht. Wobei man die doch selten sieht hier im Fernsehen. So, auch wenn du deine Pause hast. Also. Stimmt, ja, eine Pause auch nicht. Dann lasse ich doch, dann nimmst du öfter mal den Kopfhörer ab. Stimmt, ja, natürlich, ja, das rede ich, ja. Damit hat es angefangen? Damit hat es angefangen und daraufhin habe ich mir auch ein Ohrenbuch gekauft. Aha. Das gibt es, da ist ganz groß drauf von Charts abgebildet. Und da steht auch über die sexy Ohren auch was. Aha. Was steht da über sexy Ohren? wie zum Beispiel auch sich die Nacht um die Ohren schlagen oder das Faust sich in der Ohren haben. Das heißt also, dass man dauernd immer auch mit Prostituierten angeblich zusammen wäre und alles mögliche. Und früher im Mittelalter haben die das so gemacht als Liebesreizung, haben die Frauen das, ihren Ohrenschmalz auf einem Stück Brot geschmiert und das den Männern zu essen gegeben. Ach. Und wenn der Mann das gegessen hat, war er total dieser Frau verfallen. Das ist ein interessanter Tipp, ne? Und, hast du schon ausprobiert? Nein. Nein, noch nicht. Ich bin so ekelhaft, wenn ich das lese, wissen wir mal ganz übel. Also das ist jetzt in die Gänge gekommen, quasi durch diese Sendung. Ja. Mit den Ohren. Und ich schaue jetzt bei jedem, also ich mache nicht so unter dem Bogart-Motto, schau mir in die Augen, Kleine, sondern schau mir auf die Ohren, Kleine. Ich schaue dir auf die Ohren, Kleine. Das ist ja verrückt. Unter dem Motto. Hast du denn für dich auch so ein Idealohr? Muss es auch dick, lang sein, das Ohrläppchen? Also, ja gut, was heißt Idealohr? Also Ohren können also Charakterstärke eines Menschen ausstrahlen. Ja. Die Witzigkeit eines Menschen ausstrahlen. Ja, ist klar. Ich meine jetzt so in Richtung Erotik. Gibt es ein Ohr, wo du schon wibbelig wirst, wenn du es siehst? Ich müsste wieder auf deine sprechen. Ich weiß nicht, ja ganz, ganz verlegen hier vor so vielen Leuten. Ist nur Fernsehen. Ja, genau, ist nur Fernsehen. Genau, ja. Gehen wir mal von mir weg. Ist es so, Also es gibt doch so kleinere, etwas abstehende Ohren, finde ich auch ganz gut. Oder etwas so größere, so wie Feuerstein, die hat. Ja. So in der Größe. Ich hatte gestern einen Jungen am Telefon, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Nee, ich habe leider wieder geschlafen. Der hat erzählt, dass er, wenn er onaniert, immer sich vorstellt, Frauenfüße. Ist das bei dir so eine starke Geschichte schon mit den Ohren, dass du also wirklich beim Onanieren auch an Ohren denkst? Ja. Ist das wahr? Ja. Das wäre irre. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also beim Onanieren an Ohren denken? Also es ist ja so, als du das Thema erogene Zonen gehabt hattest, habe ich mich natürlich erstmal schlau gemacht über den Schirembe. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein medizinisches Wörterbuch. Ja. Und als da natürlich so drin stand, so Klitoris und alles mögliche, so mehr den unteren Genitalbereich, Da wusste ich gar nicht, passen überhaupt Ohren da rein. Ja. Aber als ich dann gerade eben seine Vorgängerin von mir gehört habe, ich gesagt, also... Bist du im Moment solo? Ja. Ja. Hast du, seitdem du das entdeckt hast, einen Freund gehabt, für eine, wenn auch kurze Zeit? Also ich war auf diversen Single-Partys und alles mögliche und... Bis jetzt noch nicht. Ja, also kann ich dich jetzt nicht fragen, welche Erfahrungen du mit Männern gemacht hast bezüglich des Ohres, wie die reagieren? Eigentlich schon. Auf den diversen Single-Partys habe ich positive Erfahrungen gemacht. Ja, das heißt, du hast denen an den Ohren geknabbert? Nicht an den Ohren geknabbert. Ich habe den erstmal, ich habe das Ohr gesehen, habe ein bisschen dran rumgespielt und habe gesagt, du hast unheimlich total klasse Ohren, bin weitergegangen. Also. Und das hat dich nicht verschreckt, die Leute? Nee, das hat dich nicht verschreckt. Nee. Das ist ja irre. Wir sind auf der Spur von, wir haben jetzt eine Ader angebohrt von Ohrenfetischisten. Das ist ja Jack. Deine erogene Zone bei dir selbst? Ja, das ist meine Brust und das ist meine Vagina. Die Vagina und die Brust? Ja. Ja. Klassisch dann, ne? Ja, eigentlich klassisch, aber was soll man noch anders machen bei den Frauen? Ah, ja, da gibt's aber eine ganze Menge noch. Die Ohren. Die Ohren, zum Beispiel. Julia, danke für den Anruf. Okay. Tschüss. Jetzt kommt hoffentlich nochmal ein Ohr. Monika, 20. Ja, grüß dich, Damian. Auch auf Ohren. Ja. Wo leben wir? Monika. Aber nicht nur. Aber nicht nur, jetzt bin ich gespannt. Erzähl. Also, von meinen erst? Ja. Von deinen. Von meinen. Also ich mag es sehr, wenn ich überhaupt vom ganzen Körper gestreichelt werde. Ja. Ganz zärtlich schon. Also über den Rücken, über Kopfhaut, also Kopfhaut massieren, streicheln, fahre ich voll drauf ab. Kopfhaut auch. Ja, sehr. Ja. Was hast du für Haare? Hast du lange und kurze Haare? Kurze Haare. Ja, da mag mein Freund auch mehr. Ja. Und was noch? Die Brüste. Ja. Ja, klar. Ne? Sag ich mal, die Vagina auch. Ja. Das ist ja normal. Aber dann auch noch der Po. Der Po? Ja. Also jetzt so die Rundungen, die Oberfläche? Ja. Oder auch schon ein bisschen tiefer rein? Ach, ja. Beides. Also wie ich so mag kommt, ne? Zum Beispiel, wenn mein Freund meine Pobacken auch knetet und mit meinem Körper überhaupt rumspielt. Ja. Also wir sind seit 3 Jahren zusammen. Ich habe seit 3 Jahren jetzt einen Freund. Mhm. Und wir haben schon alles Mögliche ausprobiert, an so verschiedenen Stellen auch. Und das finden wir auch sehr reizvoll. Monika, ist in diesen 3 Jahren, hast du da irgendwas durch dieses Ausprobieren mit deinem Freund auch was Neues entdeckt? An dir, was dir sehr gut gefällt, wenn dein Freund dich da berührt? Also ich habe bei dem Freund habe ich erst kennengelernt, was überhaupt Liebe und Sex und Erotik, was das alles zusammen, wie wunderschön das ist. Also hast du mit ihm zusammen deinen Körper entdeckt, für dich auch? Ja. Ja. Also wir haben alles ausprobiert von Anfang an, ist klar. Am Anfang war er mir schüchtern versteckt und ist klar, aber also im Moment lassen wir uns dermaßen beide so gehen. Und also wenn stundenlang wunderschönen Sex haben wir manchmal und ist dann, das wünsche ich ihm. Wenn er sich also jetzt so massagemäßig mit dir beschäftigt, ist das das ist dann auch so eine Art Vorspiel, ne? Ja. Das ist sehr erregend, also sexuell sehr erregend für dich. Ja. Ja. Also überhaupt Körper streicheln und Spielchen machen. So. Ja. Jetzt drehen wir den Spieß rum. Welche Zonen magst du bei Männern am liebsten? Bei Männern, wenn ich mag. Also bei Männern kann ich nie sagen. Ich kann nur von meinem Freund. Von deinem Freund, okay. Weil andere Männer mich absolut nicht interessieren. Also eine ganz treue Freundin. Ganz, ganz. Unsere Beziehung muss ich auch sagen. Also das hätte ich nie gedacht, dass ich einmal sowas erlebe, dass ich überhaupt so wert bin, so jemanden zu finden. Aber unsere Beziehung ist nur auf Treue und Ehrlichkeit aufgebaut. Also reden wir über deinen Freund. Ja, und mein Freund, also der kann das nur nicht haben, wenn ich den an den Seiten anpacke. An den Seiten? An den Seiten, also unter den Armen. Dann kitzelt ihn das, oder? Ja, und auf dem Bauch und in den Seiten von den Beinen. Das mag er nicht? Das mag er nicht. Aber da, also unter den Füßen. Unter den Füßen? Ja, da fährt er total drauf. Also, was machst du da? Stundenlang manchmal machen. Was machst du da unter den Füßen? Ich kraule ihn einfach unter dem Fuß. Und das kitzelt er nicht? Ja, der mag das, ja. Aha. Also wie ich zum Beispiel an der Kopfhaut, also er mag das auch an der Kopfhaut. Aha. Er möchte am liebsten manchmal stundenlang nur von mir gestreichelt werden. Ja. Und ja, also sein Poma, ach, finde ich sehr erotisch, sehr erogen. Ich küsse auch sehr gerne seine Ohrläppchen, sein Ohr, hinterm Ohr, also auch im Gesicht, Augen. Also ich merke schon, das ist bei dir so, dass die Liebe oder die Zuneigung so groß ist zu deinem Freund, dass für dich im Prinzip der ganze Freund, so wie er da nackt vor dir liegt, eine einzige erogene Zone ist. Ich brauchte nur anzugucken und dann werde ich schon so weit, ich könnte ihn schon anspringen. Und also ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sowas Tolles erlebe. Und ein Tipp, man muss sich einfach mit der Zeit also mehr mit sich beschäftigen. Ja. Viel reden. Ja. Also wir reden jedes Mal danach darüber, wie wir das fanden. Ja. Und was toll also ihr tauscht auch direkt immer aus, wenn euch irgendetwas sehr gut gefallen hat. Ja, auch und steigert das dann auch manchmal direkt beim bei der Sache ist und wenn da irgendwas nicht stimmt, also auch sofort sagen. Ja. Also Ehrlichkeit und Treue, also sag ich mal, ist das Wichtigste. Dann kann man sich fallen lassen, dann kann man alles genießen und der Körpergeruch alleine schon macht mich an. Monika, alles. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche euch beiden noch viel Spaß miteinander. Ja, ich hoffe nicht mal, das hat nur lange gedauert. Tschüss. Danke schön, tschüss. Jetzt ist der Roland dran, 27, hallo. Ja, hallo und Dominant. Ja, ich habe mir das eben so alles angehört. Wie war das gerade? Dominant? Es heißt Domian. Ach, so, Entschuldigung. Ein übler Scherz am Rande. Gut. Ja, also, die erogenen Zonen bei dir. Ja, meine erogenen Zonen sind also erstmal meine Achselhöhlen. Deine Achselhöhlen? Höhlen, ja. Ja, also für dich selbst jetzt? Für mich selbst, ja. Und, naja, wie gesagt, meine Schenkel, so mein Hals. Ja. Da werde ich ja ganz wahnsinnig, wenn meine Freundin den berührt, also. Ja. Natürlich ultra geil, was da abgeht denn. Der Hals. Ja, und, naja, denn, den Beweis sieht man ja den anderen Morgen, wenn da so lauter rote Stellchen da sind hier. Lass uns mal nochmal anfangen mit den Achselhöhlen. Warum die Achselhöhlen? Naja, erstmal, ich weiß auch nicht, also die sind so, sagen wir mal, luststeigernd, mehr oder weniger bei mir, also. Wie magst du es am liebsten, wie soll eine Frau sich mit deiner Achselhöhle beschäftigen? Na so mit der Zunge, sagen wir mal, mit der Zunge so randspitz an diesen Achselhöhlen lang gehen. Also magst du es auch, wenn eine Frau sie so ausleckt, deine Achselhöhlen? sagen wir mal, mal ja, aber nicht so intensiv, dass mhm. wir... Also leichte Zungenberührungen, das heißt ja, also so leichte Zungenberührungen, ja. leichte Druck. Wenn sie das macht, eine Frau bei dir, welche Wirkung hat das? Naja, was hat das für eine Wirkung? Sagen wir mal so, der Körper explodiert da, mehr oder weniger. Ja. Dann geht's bei mir richtig los. Ja. Das ist bei mir das Vorspiel bei mir und naja, dann geht's ab, mehr oder weniger. Wie hast du das entdeckt mit den Achselhöhlen? Das hat ja nämlich jeder Mann, dass er da so feinfühlig ist oder so sensibel ist an der Stelle. Na, durchs Ausprobieren. Durchs Ausprobieren, also, ja. Immer Schrittchen, ja. je nachdem, ich bin mit meiner Freundin jetzt 2 Jahre zusammen und da haben wir ja genug Zeit, um das auszuprobieren, mehr oder weniger. Wie ist das, wenn du dich selbst, wenn du mit dir alleine bist, wenn du onanierst und wenn du dich selbst zärtlich mit deiner eigenen Hand unter der Achselhöhle berührst? Hat das auch eine gute Wirkung? Nicht so doll, also ein bisschen schon, aber... Oder an den Oberschenkeln, wie du sagst gerade, an den Schenkeln. Ja, Oberschenkeln schon. An bestimmten Stellen hat es teilweise sogar noch ein bisschen mehr Wirkung. Wenn du es alleine machst? Wenn ich es alleine mache. Welche Stellen sind das? Also wie du sagst, ist die Oberschenkel. Nee, ich meine, welche Region bei den Oberschenkeln? So die Innenseite? So die Innenseite und ja, auch der Hintern gerade, komischerweise. Mhm. Ich weiß ja auch nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie angeboren. Und vor allen Dingen, was mich eigentlich immer so verwundert bei Frauen, so dass sie total unterschiedliche Stellen haben, wo sie absolut abfahren. Also jetzt meine Freundin, die kann ich so unter der Brust streicheln und sagen wir mal am Hals. Mhm. Wenn das eine andere Freundin, also die hat es auch gerne direkt an der Schenkel oder direkt die Brust. Nur ist das ja noch wieder ein anderes Bier, was dann der Partner gerne hat. Was magst du denn bei Frauen am liebsten? Welche Bereiche des Körpers? Eigentlich alle, also außer den Hintern. Außer dem Hintern? Ja, das. Den Hintern nicht? So, den Hintern nicht so. Nee. Warum nicht? Naja, weil ich noch ein bisschen, sagen wir mal, Schamgefühl habe davor und das ist ein bisschen unangenehm. Ja. Aber ansonsten eigentlich alle Stellen. Ja, solltest du gegen vorgehen? So peu à peu, um die unangenehmen Gefühle, Schamgefühl abzubauen und den Hintern auch noch mit einbeziehen in das ganze Spiel? Naja, also ich weiß nicht, also ich bräuchte das nicht. Also meine Freundin, die steht da nur auch nicht so drauf. Dann, ja, das ist auch so, leck mein Hintern oder so. Ja, also, ja. Deswegen brauche ich das eigentlich. Also es gibt bei Frauen so kein Highlight an Körperbereich für dich. Da ist es das Ganze, kann man so sagen. Genau. Also man kann praktisch bei den Zehen anfangen. Also da, das findet meine Freundin eigentlich auch relativ geil. So die Zehen lecken und dann geht man langsam aufwärts. Ja. Auf den Innenseiten der Schenkel, unter der Brust und... Da will ich doch nochmal drauf zurückkommen, weil mich das gerade sehr erstaunt hat, dass du sagtest, die Innenseiten deiner Oberschenkel, wenn du die selbst berührst, das findest du unter Umständen erotischer und geiler, als wenn eine Frau das macht. Naja, weil ich genau die Punkte weiß, mehr oder weniger, und durch selbst, also durch das Berühren, durch den Druck, weiß man, oh ja, jetzt ist es absolut geil. Sagst du deiner Freundin denn so genau die Stellen, die du magst, oder muss sie sich das selbst erkunden? Ja, die Stellen schon, aber sie kann das nicht so präzise machen, wie ich das selber machen kann. Magst wie ich das selber stellen kann. Magst du es am liebsten, wenn sie deinen Oberschenkel streichelt oder wenn sie ihn auch küsst zum Beispiel? Na, beides eigentlich. Weiß, ja. Also das ist gleich bei mir. Ja, aber deinen eigenen G-Punkt findest du noch am besten selbst in deinen eigenen Oberschenkel. Genau. Ja. Ronald, danke für den Anruf. Ja, gut. Tschüss. Ciao, tschüss. Silke, 19, hallo. Ja, Silke, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du sagst. Was ich sage, ja. Ja, bei mir hat es auch wieder ein bisschen was mit den Ohren zu tun, nur halt nicht bei den Männern, sondern halt bei mir selbst. Aha. Dass ich halt furchtbar gerne, wenn ich einen Freund habe oder sonst irgendwas halt, dass ich dann furchtbar gerne an den Ohren geküsst werde. An den Ohren? An den Ohren. Nicht unbedingt in den Ohren. Das finde ich, finde das Geräusch so komisch. Also wenn sich die Zunge so in das Ohr hineingräbt? Ja, das finde ich nicht so toll. Findest du nicht so toll? Muss ich sagen. Ja. Und, aber die Zunge darf sich so also in der Ohrmuschel beschäftigen. Ist logisch, ne? Ja. Doch, das finde ich ganz toll. Und am Hals auch. Wo genau am Hals? Ja, so an den Seitenstellen. So wenn man so vom Ohr runter geht. Ja. Und das finde ich halt ganz toll, da könnte ich dann so in die Luft gehen und sowas. Und da möchtest du gestreichelt und geküsst werden? Ja. Am Hals, ja. Wenn ich einen Freund habe, dann sage ich dem das auch direkt ganz konkret, ja, hier. Ja. Was mag ich gerne, sag mir, was du gerne magst, ja, dann ist das okay. Das ist ja eine Methode, ne? Das machen manche Leute so und die anderen lassen es darauf ankommen, dass der Partner das so allmählich rauskriegen soll. Ja, schon, nur wenn mühsam. Du dann die ganze Zeit da liegst und denkst, ja, ist ja alles gut und schön, aber... Geh ihr endlich mal ans Ohr, ne? Ja. Dann ist das wohl auch nicht so das Wahre. Und ich finde, wenn man vorher klipp und klar sagt, was man will, und ja, der Partner darf ja auch sagen, was er will. Und solange es mir nicht über die Stränge zieht, ja, mache ich das auch gerne. Würdest du das so krass ausdrücken, dass du sagst, wenn mich ein Mann gut am Ohr küsst, mich, ja, sich mit meinem Ohr beschäftigt, dann werde ich erregter, als wenn er meine Vagina küsst? Ja, könnte ich schon sagen. Kannst du sagen, ja. Ja, weil ich eh irgendwie meine erogenen Zonen, wie man das so schön sagt, mhm, schönes Wort, liegen halt eher oberhalb. Also es ist auch nicht so, dass ich an den Brüsten bin ich auch nicht so besonders erregbar, muss, ja, ich sagen. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen unnormal, weil die meisten Frauen da besonders drauf stehen, aber bei mir ist das hast nicht du, so das Wahre. Ja. Hast du jetzt bezogen auf die Ohren auch irgendein Schlüsselerlebnis gehabt? Das ist genau seitdem ist es so bei dir. Ja, ich weiß nicht. Es kommt halt immer auf den Freund an, wenn der schon mehrere Erfahrungen hat. Also so ein besonderes Schlüsselerlebnis ganz bestimmt nicht. Kannst du dich an dein erstes Ohrerlebnis, an den ersten Ohrorgasmus, sage ich jetzt mal, erinnern? Das hat schon ganz früh angefangen. Ich habe mich schon damals, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber als ich ganz klein war, da hat mich meine Mutter schon immer am Hals gestreichelt und, aha, ich glaube, da habe ich das so ein bisschen übernommen. So. Ja, und dann Hals und Ohr, das hängt dann ja auch irgendwie ein bisschen zusammen, ne? Ja, also ich finde, Hals und Ohren sind überhaupt sehr schön, wenn sie schön sind. Es ist sehr schön anzusehen auch. Das also so, es ist jetzt nicht so, dass ich mir bei allen Leuten die Ohren angucke, wie bei irgendjemandem vor mir, aber... Ja. Aber das kann wirklich sein, dass das wirklich so ganz, ganz tiefe Wurzeln hat aus der Kindheit, ne? Dass man da irgendwann mal sehr zärtlich berührt worden ist, ja, und dass sich das dann so ausweitet und auswächst. Ja. Kombiniert wahrscheinlich auch mit gewissen Nervenansiedlungen, die man an den gewissen Stellen hat. Lass mich ruhig ausreden, vielen Dank. Nein, es ist so, dass ich krieg halt Gänsehaut und man kann mich damit echt total erregen. Also wenn ein Mann das von sich selbst aus macht, dann ist er bei mir schon ganz oben, steht er schon in der Top Ten. Ohne, dass du es gesagt hast vorher. Ja, ja. Wenn Männer selbst darauf kommen, dann finde ich auch ganz toll. Jetzt nochmal die umgekehrte Geschichte, was findest du an Männern am besten? Die umgekehrte Geschichte, das ist die Brust eigentlich. Die Brust. So muskulös, aber nicht so nach dem Schema Bodybuilder und so viele Muckis wie möglich. Ja. Und so ein bisschen behaart vielleicht, aber auch nicht so wie so der Mensch der Steinzeit oder sowas. Also so ein gesundes Mittelmaß von allem. Ja, so der Mittelpunkt. Ja. Und ich finde es schon sehr unmännlich, wenn Männer absolut keine Haare auf der Brust haben. Wenn sie keine Haare auf der Brust haben? Ja. Ja. Und, hat dein Freund jetzt Haare auf der Brust? Im Moment bin ich leider solo. Du bist solo? Ja. Ja. Aber sonst halte ich mich da eigentlich schon dran, ja. Also da ist die Brust die interessanteste Region für dich? Ja, da gucke ich auch mal als erstes hin. Also erstmal so, okay, es gibt natürlich sehr wenige Männer, die mit freiem Oberkörper durch die Stadt laufen oder so, aber... Aber wenn keine Haare drauf sind, haben sie gleich verschissen bei Silke. Nein, verschissen, so kann man das nicht sagen, aber ich finde es halt sehr viel schöner und sehr viel männlicher, wenn ein Mann halt Haare auf der Brust hat. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Silke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Markus dran, 31. Hallo. Ja, hallo? Ja, ey, Markus. Ja, bitte, ganz leise. Hallo, Domian? Ja. Bist du dran? Und wie ich dran bin? Finde ich ganz schlecht. Und zwar, bei mir, es geht darum, und peinlich ist das irgendwie, aber egal, ne? Ja, es ist völlig egal. Leg einfach los, frei von der Leber weg. Und zwar... Also das Thema ist erogene Zone. Ne? Das ist mir klar. Mhm. Und zwar ist es so, ich meine, ich habe meine erregierten Zonen sind natürlich so wie bei jedem Mann. Über jeden Mann. Das erstmal. Manns und so. Und ja. Ich, ne? Aber. Ich hab, okay, wie du jetzt 31 schon gesagt hast. Und aber, ich habe damals, ich fangen wir von vorne mal an, ne? Ja. Pass auf, und dann, ich hab mal so Fernsehen geguckt und so, und dann kam mein Hund rein, da war ich 11 Jahre, ne? Ja. Und der hat mir meine Füße abgelenkt, also es ist doof jetzt, aber ich muss es langsam erklären. Erzähl, da kam der Hund rein und der hat deine Füße abgelenkt. Ja, ja, ja, also, weil ich vorhin mit draußen spazieren war, ne? Ja. Da denke ich, was ist denn jetzt kaputt? Verstehst du? Und dann mein großer Zeh, der war irgendwie, gerade große Zeh, ne? Das war irgendwie so. Ja. Diese Zone, ne? Das hat dir gefallen. Das hat mir gefallen, ja. Also du komisch, hattest, wie bitte? Ja, so komisch ist es gar nicht. Nein? Du hattest keine Socken an. Nein, genau. Und er hat dir so die, ja, die ja, großen Zeh. Ja, er hat dann gepflückt und dann kam ich rein. Ja. Und, ne? So fing's an. So fing's an, da hast du gemerkt, dass es dir sehr angenehm ist, wenn dir jemand am Zeh leckt. Ja. Das ist kurios. Pass auf. Wie ging's denn weiter? War ich 13 Jahre, habe ich erst mit meiner Frau geschlafen und das war so ein Theater, wollte ich gar nicht, sie waren 2-3 Jahre älter, ne? Mhm. Und die hat mir damals französisch gemacht, so, ne? Ja. Weißt du? Ja. Und das mochte ich gar nicht so, weil die auch zu grob war, ne? Ja. Und dann habe ich viele Freundinnen gehabt und so und so und so, ne? Und 25 Jahre war ich dann, 24, 25 Jahre, ja. Da hatte ich eine sehr tolle Frau, mit der ich darüber reden konnte. Ja. Ne? Und das hatte ich immer verdrängt, dieses Gefühl, dieses... Mit den Füßen. Nicht mit den Füßen, mit dem großen Zeh. Ja, mit dem großen Zeh. Damals. Ich weiß nicht, wie das angehen kann, ne? Ja. Von beiden Füßen der große Zeh? Oder nur von einem Fuß? Naja, von beiden. Von beiden, ja. So, dann hast du und der in der Mitte ist natürlich am schönsten. Wieder in der Mitte? Der Dödel. Der große Zeh. Zwischen den beiden großen Zehen, wer ist in der Mitte? Der Schwanz. Achso, ja, okay. Dann hast du es mit einer Okay, da verstehst du das. Mach ich natürlich am liebsten, ne? Ja, okay, jetzt ist jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Genier dich gar nicht, ist doch nicht schlimm mit den Füßen. Du hast das dann zum ersten Mal damit 24 mit einer Frau besprochen. Ja. Und da? War sie sehr devot. Devot? Ja. Ja. Und ich bin etwas dominant und also... Das habe ich aber erst in dieser Beziehung gemerkt. Ja. Und dann konnte ich natürlich auch etwas darüber reden. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Was ist dann passiert? Ja, und dann, na, ich kann auch mal sagen, wenn ich mal so am Fernsehen sitze und so, ne, und gucke einen Film, da komm mal her, blas mal ein. Ne? Verstehst du? Ja. Hast du es auch gemacht? Ja. Und dann konnte ich mal sagen, Mensch, komm jetzt mal probieren, weil ich geschämt habe. Verstehst du? Ja, ja. Ne? Und das war so geil. Echt, das war so geil, ne? Also, im Klartext. Wenn du das mal gemacht hast, sie hat sich dann mit deinen Zähnen beschäftigt. Ja. Und das fandst du ganz geil. Ja. Und seitdem weißt du, dass das eine ganz, ganz scharfe Zone für dich ja, ist. Ja, es ist eine scharfe Zone. Nee, aber nur zum Aufgeilen. Ja. Ne? Also, dann musst du höher kommen. Ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Also, ich kriege einen Abgang, wenn ich da unten rumgenuckelt kriege. Ja, verstehst du? Das ist so zum Anton, sowas. So, ne, pass auf, du warst damals 24, als diese Frau, ja. Du jetzt bist du 31, hast du mittlerweile Frauen getroffen, die das auch... Ich bin jetzt verheiratet, ich habe eine Moslem geheiratet. Und die macht das auch mit dir? Na, was? Nee, kannst knicken. Was? Nicht? Nein, nee, das ist... Also der Bereich... Ich habe sie auch drüben kennengelernt, in Albanien, ne? Ja, also der Bereich wird nicht befriedigt bei dir. Ach, nee, ich gehe auch nicht mehr. Wie soll ich sagen? Es ist finito. Ja. Ne? Es war schon ein Drama damals, diese moslemische Frau darauf vorzubereiten, dass sie es mir französisch machen soll. Ja, ja. Gut. Das ist schon Drama genug. Ganz andere Thematik. Tatsache ist aber, dass du da jetzt dann nicht so auf deine Kosten kommst. Ne? Doch, ja, ja. Wie gerade also hast du gesagt, nein. Ich habe es irgendwie vergessen, verstehst du? Ja. Weil es zu lange Zeit her ist. Ne? Aber es war so ein Ding, ich wollte es damals, ohne dass eine Frau es mir macht. Ja, okay. Markus, danke für den Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause. So, ihr Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR zu hören, bei Radio 1Live zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt das Thema erogene Zonen. Was sind eure Top-Zonen an eurem eigenen Körper und welche Bereiche am Körper des anderen Menschen, des Partners, machen euch am meisten an? 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer ist 0130 1151 22. Und weiter geht's mit Klaus und der ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Klaus. Ja, also ich wollte auch über meine erogenen Zonen erzählen. Ja, erzähl mal. Ja, also ich habe so zum Beispiel oberhalb, also so in der Gürtellinie, sagen wir mal, da ist es also links und rechts zu streicheln, so werde ich sehr sensibel. Ja, also auf der Höhe des Bauchnabels ungefähr. Ja, genau, da links und rechts so. Da ist also, wenn so ein Zittern da, so läuft man Kalaschauer über den Rücken. Ja. Also nur an den bestimmten Seitenbereichen. Ja, genau, das sind so eine Stellen, so die fangen dann an zu vibrieren, zu zittern dann so. Wenn dann ganz zart drüber gestrichen wird mit den Fingerspitzen, ja. Ja. Und dann an den Pobacken, ja. Also wenn da auch zart mit den Fingerspitzen drüber, da fängt das auch an zu zittern. Also das ist. Also sowas, die Pobacken zittern. Ja, die Pobacken, ja. Also das ist ganz toll irgendwo so, wenn da so zart drüber gegangen wird. Ja. So ziemlich oben so auf der Spitze, sagen wir mal so. Ja. Wie hast du das entdeckt, dass diese Bereiche so für dich sind? Ja, ich wurde eben gestreichelt und ich sagte einfach meiner Freundin, dass ich das unheimlich toll finde. Ja. Und sie macht das dann auch, wenn ich immer verrückt bin, hör auf, ich halte es nicht mehr aus. Also es kann ja so ganz toll gehen, das zieht so richtig den Kopf hoch. Auch dann, ja. Oder dann so irgendwie fast die Schläfen klappen, sag ich, hör auf, ich halte es nicht mehr aus. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du onanierst, dir vorstellst, dass dich jemand da streichelt? Ja, also das wäre schön, wenn das denn so wäre beim Onanieren, aber wenn ich das selbst dann mache, so bringt mir das nichts. Also es muss schon eine fremde Hand sein. Es muss eine fremde Hand sein. Das habe ich gerade auch gewundert. Ne? Bei dem Anrufer hast du vielleicht mitbekommen, der sagte, dass ihn das teilweise noch mehr antornt, wenn er es selbst macht. Aha. Als wenn eine Frau ihn an den Schenkel streichelt. Ja, es ist wahrscheinlich mit dem Religionszugehörigkeit irgendwo doch so ein bisschen, sagen wir mal, mit dem muslimischen. Ja, nee, das war noch eine andere Geschichte mit dem. Das war noch eine andere Sache. Ach so. Also das sind die beiden Stellen bei dir. Mhm. Gibt's noch eine? Ja, das normale an der Eichel. Ja. Wenn da am Schaft dann so. Mit der Zungenspitze auch. Also es muss alles ganz zarte Berührungen sein. Ja. Das irrigiert mich auch sehr. An den Brust bin ich jetzt überhaupt nicht sensibel, sagen wir mal. Wollte ich gerade fragen. Ja. Ich bin auch aber hart auf der Brust. Ja. Allerdings nur auf den Brustwarzen, komischerweise. Ja. Wie, du hast nur Haare auf dem Brustwarzen? Ja, aber ganz lange, 10 cm lang. 10 cm lange Haare auf dem Brustwarzen? Ja, so eine Dinger, die muss ich sagen. Wie sieht das denn aus? Die hängen ja dann alle runter, die langen Haare. Ja, naja, die sind ein bisschen gekräuselt, aber ich hab's immer. Die würde ich mal ein bisschen beschneiden, die Haare. Ja, von Zeit zu Zeit muss ich die Haare abmachen, ja. Klaus, ja. Jetzt umgekehrt, was magst du bei Frauen am liebsten? Meine Freundin hat es an der Brustwarzen, da explodiert sie gleich, also braucht man gar nicht lange zu machen, denn so, wenn ich so anfange mit der Zunge dran zu streicheln oder zu saugen, da fände ich unheimlich geil. Und du auch? Ich auch natürlich, ich bin wahnsinnig, also ich liebe Brust über alles. Ja. Und wenn dann die Brustwarzen anschwellen, dann kann ich auch drauf beißen. Richtig feste. Da steht sie drauf. Findet sie dann gut. Ja. Aber dann muss sie dann schon richtig angetörnt sein. Ja, und das magst du auch dann, wenn du drauf beißt. Ja, dann wird es so richtig verrückt, so richtig wild. Ja. Ist dann also alles weg um uns. Da ist alles weg um euch. Neben dem Brustwarzen auch noch was? Neben dem Brustwarzen? Ja, wenn ich ihn so an den Schenkel, an die Innenseite von den Schenkel streiche. Ja. Oder überhaupt nur über die Beine, so, ich streiche gerne den ganzen Körper dann so mit den Fingerspitzen. Ja. Und dann gibt es dann immer Gänsehaut und dann lacht sie sich immer tot. Nein, Gänsehaut überall. Gibt es einen Bereich bei Frauen oder bei deiner Freundin, den du meidest, wo du sagen würdest, also das tönt mich eher ab, wenn ich mich damit näher beschäftige? Was meinst du jetzt mit erogenen Zonen? Nee, gibt es einen Körperbereich bei Frauen, den du nicht so gerne anfasst, den du nicht gerne küsst, weil du das nicht so geil findest? Nee, ich liebe die Frau im ganzen Körper, so wie sie ist. Du liebst die ganze Frau, wie sie ist. Klaus, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Ivan, 22, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Und zwar, ich liebe bei meinem Mann die behaarte Brust. Die behaarte Brust. Ach, das finde ich total, ach, weiß ich auch nicht. Ich finde das total schön. Aber sie muss behaart sein, wenn er ja, ja, ja, ja. Aber auch nicht zu lang. Wie lang darf es denn sein? auf jeden Fall keine 10 cm. Da stehe ich nicht drauf. Keine 10 cm nur aus dem Brustwarzen. Nein, er ist überall behaart. Er ist überall behaart, ja. Ja, aber der vor mir ja nicht. Also das bringt es dann auch nicht. Ja, wenn du so eine... Wie muss sie geformt sein? Auch so ein bisschen muskulös? Ja, ja, ja. Ja, doch. Weil ich auch nachts darauf schlafe, komischerweise. Du schläfst auf der harten Brust deines Mannes? Ja. Nun gut, wenn du schläfst, schläfst du. Wenn du nicht schläfst und liegst auf der Brust deines Mannes, was für eine Wirkung hat diese Brust auf dich? Ach, weiß ich nicht. Da werde ich ganz kribbelig, ganz warm und... Ach, nee, das finde ich total schön. Ja. Aber nicht nur, nicht weil ich dann sofort Sex haben will oder so, nur halt, wenn ich mich nach Zärtlichkeit sehne oder einfach nur halt zum Knuddeln oder sowas, dann mag ich das auch ganz gerne. War das schon immer so, dass du schon so auf Männerbrüste gestanden hast? Eigentlich nicht. Ich hatte immer eigentlich welche, die überhaupt nicht auf behaarte Brust oder auch nicht gerade eine muskulöse Brust hatten. Mhm. Also haben dich früher gar nicht so interessiert. Nein. Wie ist es heute, wenn du, am Strand bist oder in der Badeanstalt, guckst du dir auch Männerbrüste gezielt an? Ja. Das schon. Und den Po. Und den Po. Und abstehende Ohren. Und das stimmt, ehrlich, weil ich spiele dann auch nachts, weil mein Mann hat abstehende Ohren und dann spiele ich dann nachts immer oder zum Einschlafen. Dann spiele ich nachts mit seinen Ohren. Das ist ein Spiel, aber das hat dann mit Sex noch nichts zu tun, oder doch? Auch im Sex, Also die Ohren sind auch Mitbestandteil des Mitspiels, Vorspiels oder was auch immer. Ja, ja. Der Po, wie muss der Po aussehen? Oh, schön rund und knackig und einmal so reinkneifen. Ja. Da muss schon was Handfestes sein. Ja. So, das waren die Brüste, der Po, die Ohren, die abstehenden Ohren. Ja. Und wo hast du es bei dir am liebsten? Wo magst du am liebsten berührt werden? Das Komische bei mir ist, die Brüste eigentlich nicht so. Ja. Meine Brüste nicht. Bei mir ist das zwischen den Brüsten. Ja. Da mag ich das ganz. Aber auch nicht mit den Fingern, nur mit der Zunge. Nur mit der Zunge? Ja. Oder auch nur mit anderen Dingen? Ja, aber da muss das irgendwie sowas Spitzes und etwas Feuchtes sein. Ich spielte wie, jetzt, wie die Zunge halt. Ich spielte jetzt auf ein bestimmtes Ding an. Aber also im Vibrator? Nein, so ähnlich, sagen wir so ähnlich. Ach, sein Schwanz? Zum Beispiel, ja. Ja, warum nicht, ja. Das ist auch okay, ja. Ja. Ja. Hast du das deinem Freund, deinem Mann erzählt, dass du in diesem Bereich so empfindlich bist? Ja. Ja. Und dem trägt er dann Rechnung? Ja, auch am Hals. Am Hals auch? Ja. Yvonne, vielen Dank, dass du angerufen hast. Okay, ich bedanke mich auch. Tschüss. Marion, 22. Ja. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Maja. Ja, bei mir fand... Sag jetzt bitte nicht nochmal Ohren. Was? Sag nicht Ohren. Nein, keine Ohren. Na, die Füße. Die Füße? Ja, ganz furchtbar, die Füße. Also jetzt bei dir oder bei Männern? Beides. Beides? Bei mir selber auch und wie auch bei den Männern. Also, wenn ich Füße sehe, also mein Mo, also ich bin jetzt verheiratet, und da habe ich auch erst auf die Füße geschaut. Nun sind die Füße ja meistens im normalen Leben eingepackt, ne? In Schuhe. Ja, ja. Geht das Interesse an den Füßen so weit, dass du auch immer schon auf die Schuhe guckst und daraus irgendwie interpretierst, wie man ja. das... Ja, ja. Doch, da schaue ich schon auf die Schuhe her und dann irgendwann packt das dann aus und dann, wenn die Füße nicht so sind, dann ist auch der Mann nicht so. Also. Ja. Weißt du, wenn die Füße nicht so besonders sind, ist der Mann auch nicht so besonders. Also habe ich die Feststellung gemacht, weil ich habe einen Ex-Freund gehabt und da waren die Füße auch nicht so, wie es sein sollen. Und er war auch nicht so. Was meinst du, eher als Ganzes oder sein Schwanz? Nein, nicht sein Schwanz, sondern als Ganzes. Das Ganze, ja. Ja, so sein Wesen und alles. Also. Was fasziniert dich denn so an Füßen? Ja, die müssen richtig gebaut sein, die Zehen müssen nacheinander so kommen, wie es normal ist, wie bei mir. Ja. Und nichts zusammengewachsenes und gepflegt einfach und nicht Stinger und... Also sauber müssen sie sein? Ja, auf alle Fälle. Ja. Okay, das war jetzt so die Kategorie, wie müssen sie aussehen. Aber warum tören dich Füße so an? Warum gefällt dir das so gut? Weil es bei mir selber auch so ist. Also bei mir sind auch die schönste um mich für die Füße und deswegen müssen die beim Mo genauso sein. Also du liebst deine eigenen Füße auch, ja? Furchtbar, die Pflege und... Pflegst sie? Wie stehst du denn selbst zu deinem eigenen Fußgeruch, der nun ab und zu mal auftritt, je nachdem, was man... Der wird sofort gewaschen. Sofort gewaschen. Sofort geputzt und gepflegt und weiß, also... Also es gibt überhaupt gar keine Verbindung erotische Gefühle und Geruch. Nein, und Geruch, sage ich jetzt. Und also Geruch, nein. Das auf keinen Fall. Nein, da darf kein Geruch sein. Ja. Also normal, also körperlicher, normaler Geruch schon, aber so Schweißfüße oder so, die brennen total ab. Also. So, jetzt hast du einen Mann. Ja. Ne, wir stellen uns das mal vor, du hast jetzt einen Mann kennengelernt und irgendwann zieht er seine Schuhe und seine Socken aus. Du starrst darauf natürlich, weil du ganz scharf bist und gespannt, wie die aussehen. Und diese Füße gefallen dir sehr gut auf Anhieb. Was machst du dann mit diesen Füßen? Ja, zuerst eigentlich nicht viel. Also da lasse ich mal kommen, was kommen möchte, aber da weiß ich zumindest, dass der Mann einen Charakter hat und dass, ja, also das habe ich festgestellt in den Jahren, wo ich jetzt Freund gehabt habe. Also das also macht der, schon viel aus. Die Füße sagen über den Charakter aus. Ja, bei mir schon. Bei dir schon. Ja. Wenn ihr dann so im Bett liegt, streichelst du auch gerne die Füße? Küsst du die Füße auch? Ja. Doch. Wie? Also ganz gern. So ganz ausführlich, gehst du mit der Zunge zwischen die Zehen? Ja, doch. Und wie magst du es am liebsten, wie soll ein Mann sich mit deinen Füßen beschäftigen? Genauso. Also der soll sich auch mit meinen Füßen beschäftigen, genauso wie ich mit seinen. Ja, wenn ein Mann sich so intensiv mit deinen Füßen beschäftigt, geht das einher mit einer sehr großen sexuellen Erregung? Ja. Ja? Doch. Also das ist... Also wunderschön, also ich muss echt sagen, also da gibt es eigentlich nichts Besseres. Du bist eine richtige Schwärmerin, ja? Ja, also mein Mann hat schon immer gesagt, also genauso Socken oder so, also die kennen genauso dazu. Also wenn einer immer Socken, Tennissocken anhat, also das ist unmöglich. Das ist unmöglich? Ja. Also man muss schon dunkle Socken anhaben? Ja, also fantasievolle Socken einfach. Ja. Wenn die Fürste noch sein müssen, dann gut, die Socke hier. Also, wenn du einen Mann kennenlernst, guckst du immer zuerst auf die Socken, auf die Schuhe? Ja. Immer? Ja. Und dann? Und in die Augen und auf die Ohrwürstel. Auf die Ohrwürstel? Auf die Ohrwürstel. Wurstel. Also auf die Ohrläppchen? Ja, genau. Ja, aber zuerst sind die Füße da. Ja. Maja, wie ist das gekommen? Wann hast du zum ersten Mal bei dir entdeckt, dass du da so eine Ambition hast mit den Füßen? Mit 14, 15, 15, 15 sowas. Und wie kam das? Ja, weiß nicht, einfach so im Schwimmbad habe ich mir immer Füße angeschaut, so von meinen Freundinnen, von meinen Freunden. Ja. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass meine Füße einfach schöner sind. Ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich einen Freund gehabt, der hat eigentlich ziemlich genau, also schöne Füße gehabt. So. Ja. Und da habe ich es eigentlich festgestellt. So. Das ist festgestellt. Hast du dich am Anfang ein bisschen geschämt? Weil es ist ja, ja nie, schon. Ja, also, ne? Es ist ja so, dass jetzt mein jetziger Mann also immer sagt, also du spinnst irgendwie. Also so mit Socken und Füßen pflegen und Zehennägel schneiden und alles und seine Füße da und also der... Also er meint, du übertreibst das ein bisschen. Ja, schon. Teilt er denn den Spaß mit dir an Füßen oder macht das einfach so mit, weil du es halt gerne machst? Nein, er hat schon ein bisschen übernommen. Also, hat es übernommen? Doch. Also ihr kommt euch da entgegen? Ja, weil sonst hätte ich nicht geheiratet. Was? Sonst hätte ich nicht geheiratet. Sorry. So wichtig ist das? Ja, ist schon. Ist furchtbar wichtig. Also es ist ja so, weil er arbeitet in dicke Arbeitsschuhe und da ist einmal, wenn er nach der Arbeit kommt, stinken und dann sage ich gleich sofort Badewanne. Ja. Und dann weiß das. Also das rieche ich eher als wie ein Körpergeruch. Ja. Und also da bin ich ganz furchtbar. Ist das so im Laufe der Jahre, hat sich das verstärkt? Ja. So, ja. Du bist ja noch sehr jung, es könnte noch stärker werden, ne? Also vor dem habe ich schon direkt festgestellt, dass ich dann irgendwann nur auf die Füße schaue. In 10 Jahren hast du nur Füße im Kopf noch? Ja, wahrscheinlich. Also, so wird es kommen. Ja, das war schlimm. Maja, das war interessant, mit dir zu sprechen. Mhm, danke. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Josef, 30, hallo. Hallo Domian. Ja, hallo. Also bei mir ist es selber, ich stehe auch auf Füße, weibliche Füße. Auch auf weibliche Füße? Ja, nur bei mir dürfen sie ruhig stinken, also. Aha. Also nochmal, um es abzuklären, auf deine eigene nicht so sehr? Nein, auf die eigene gar nicht. Also ein erogenes Teil bei anderen Leuten, bei anderen Frauen, sind die Füße für dich? Ja, das ist richtig. und du hast da nicht so Ansprüche wie die Meinung gerade, dass sie unbedingt immer sauber sein müssen. Nein, müssen sie nicht. Ich meine, sie müssen schon gut aussehen, aber müssen nicht sauber sein, nein. Was macht das mit dir, wenn du schöne, stinkende Füße vor dir hast? Ja, dann kribbelt es, also das ist wie eine Erniedrigung und da fängt es einfach an zu kribbeln und ich muss daran. Was machst du dann mit diesen Füßen? Ja, ich rieche dran, ich saug dran. Mhm. Also, ich weiß nicht, ist irgendwie wahnsinnig. Und es macht dich wirklich super scharf und geil. Ja, richtig. Ja. Richtig. Das ist ja nun mit noch mehr Tabus behaftet, so etwas auch offen zu sagen, dass man nur in dieser Art auf Füße steht. Wie lange praktizierst du das schon für dich und hast es für dich auch so akzeptiert? Also angefangen hat das ungefähr mit dem 5. Lebensjahr, fing das schon an bei einer Nachbarin. Im 5.? Ja, im 5. Aha. Und was war das? Jetzt so mit 24. Habe ich es eigentlich erst meiner Frau gesagt. Josef, was war denn da mit in deinem 5. Lebensjahr? Was war da mit der Nachbarin? Ja, also sie hat die Schuhe ausgezogen und wir haben da gestunken, auf Deutsch gesagt. Ja. Ja, und das hat mich total scharf gemacht. Als kleiner Junge schon? Ja. Ja. Total. Das war das Schlüsselerlebnis. Das war das Schlüsselerlebnis. Und dann hast du es lange vor dich hergetragen und mit Anfang 20, sagst du gerade, ja, hast du es dann zum ersten Mal einer Frau gesagt. Richtig. Bist du da auch schon mal auf Abwehr gestoßen, dass eine Frau gesagt hat, das will ich nicht, dass du sowas mit mir machst? Also ich habe bis jetzt nur eine Frau gesagt und mit der bin ich heute zusammen. Ich meine, natürlich hat sie das abgestoßen, ganz klar, ne? Aber heute findet sie es schon erotisch. Ich meine, ich sage, wenn sie gerade stinken, aber wenn ich überhaupt an ihre Füße rangehe, was am Anfang gar nicht so gut fand. Ja. Ist dieser Geruch, der dazukommt, ist das für dich noch eine Steigerung? Ja, das ist eine Steigerung. Also ein sauberer Fuß findest du nicht so sehr interessant? Nein, nicht so sehr wie ein stinkender. Ja. Richtig. Ja. Sagt, ne? Du beschäftigst dich mit dem Fuß, indem du ihn küsst, indem du ihn streichelst. Lecken, ja. Massieren. Ja. Ja. Ein richtiger Fußfetischist. Ja. Wie ist es mit Strümpfen, mit Damenstrümpfen? Trägt sich das da auch dann weiter? Ja, das trägt sich dann auch weiter, genau. Inwiefern, ja, da rieche ich auch gerne dran. Ja. Und auch an Schuhe von Frauen oder so. Und das akzeptiert deine Partnerin alles so? Das, ja, das akzeptiert sie. Mittlerweile? Ja. Mittlerweile, ja. Also hat lang gedauert. Ja. Wie ist es jetzt im umgekehrten Fall? Was magst du bei dir am liebsten? Was von mir am liebsten? Eigentlich nicht so Besonderes. Ne? Keine besonderen Vorlieben? Nee, keine besonderen. Du wirst überall gerne angefasst? Ja. Ja. Ja. Josef, danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Elfriede, 30 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Ja, also, ich wollte dir eigentlich ein ganz nettes Erlebnis erzählen, was ich letzten Samstag hatte in der Diskothek. Ja. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, wir standen also so nebeneinander, es gab Blicke und dann gab es Kontakt, Quatschgespräche und irgendwann auch gab es Küsse. Mhm. Und ich bin halt so an den Lippen sehr empfindlich, sehr empfänglich auch und der Mann hat es geschafft, mich wirklich so zu küssen und so in den Armen zu halten, dass ich wirklich kurz vorm Orgasmus war. Ne? Also es war in der Disco? Ja. Es ist ja auch weiter nichts passiert. Kurz vorm Orgasmus? Ja. Also leider hat er dann aufgehört zu küssen. Es wäre unter Umständen passiert? Es hätte passieren können, ja. Nur weil er dich so spektakulär gut geküsst hat? Ja, er hat mich gut geküsst und er hat mich entsprechend gut in den Armen gehalten. Also es gab so diesen ganzen Körperkontakt und dann hatte er so eine Art drauf, mich an sich zu pressen und dann wieder so ein bisschen loszulassen, also in diesem typischen Rhythmus. Und das war also wirklich fantastisch. Beschreib doch seine Kusskunst noch ein bisschen genauer. Ja, ich weiß nicht, also es war nicht so penetrant halt, sondern auch etwas zurückhaltend. Also er hat mich auch mal ein bisschen gefordert, hat viel mit der Zunge gespielt, so zwischen den Zähnen und den Lippen und am Gaumen überall und es war also phänomenal. Ist es denn dann so, dass deine top-erogene Zone der Mundbereich ist? Das hat man noch gar nicht heute Abend. Also bestimmt der Mund, der Mund, die Brustwarzen, also, aber der Mund hauptsächlich. Der Mund, die Lippen? Ja. Ja. Was ist denn jetzt aus dieser Geschichte geworden? Ja, leider bis jetzt noch nichts. er wollte sich, beziehungsweise ich habe mich bei ihm per Fax gemeldet, ja, und ich hoffe einfach, dass wir uns am Samstag wiedersehen. Also ihr habt Nummern gegenseitig ausgetauscht? Ja, ich habe seine Nummer, er hat meine noch nicht, glaube ich, ich weiß es nicht. Hat er das gemerkt, wie drauf du warst währenddessen? Ja klar, er hat dann natürlich auch gefragt, ob er bei mir eine Tasse Tee trinken könnte. Aber das wollte ich dann nicht so gern. Also ich stehe gar nicht so auf One-Night-Stands, ja, aber so diese prickelnde Erotik, nicht? Also einfach nur dieses Küssen und ja, gar nicht genau wissen, wen man da vor sich hat. Das fand ich dann schon spannend. Die könnte sich ja diese prickelnde Erotik dann jetzt übermorgen fortsetzen unter Umständen. Ja, das hoffe ich. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Tschüss, Elfriede. Tschüss. Ciao. Jetzt ist noch die Andrea dran, 28. Hallo. Hallihallo. Hallihallo. Ja, also was ich sagen wollte, ist das, dass ich das unheimlich genieße, ich stehe auf Männerrücken. Auf Männerrücken? Ich stehe total auf Männerrücken. Ich finde, für mich gibt es nichts Schöneres, als einen Männerrücken so langsam zu entblättern und dann richtig schön zu massieren, ja, und schön einzucremen. Und das ist für mich einfach, ja, so fängt es eigentlich an. Bitte beschreibe den für dich schönsten Männerrücken. Oh je, er muss ein bisschen, also nicht übermäßig, aber ein bisschen kräftig sein. Ja. Das heißt, man muss gut reingreifen können. Also ja, es sollten nicht unbedingt diese Speckröllchen sein. Ja, ich verstehe schon. Und er sollte auch nicht so, ja, so unrein sein, weißt du? Also die Haut sollte schon recht schön glatt sein. Ja, genau. So mit, auf Pickel, genau, stehst du nicht so? Auch das will ich nicht mal sagen, aber es ist einfach so, dass ein schöner, ein bisschen durchtrainierter Rücken, also ein bisschen kräftiger Rücken, mich einfach total anzieht. Wie ist es denn, wenn auf dem Rücken Haare sind? Mag ich überhaupt nicht. Mag ich halt nicht. Nein. Also das muss nicht unbedingt sein. Ja. Ich also stehe da überhaupt nicht drauf. Auch muss man nicht unbedingt Brustbehaarung haben. Ja. Also an den Beinen finde ich es auch ganz nett, aber so am Rücken auf ist dem Rücken nicht so. Dann beschäftigst du dich mit dem Rücken. Ja. Streichelst ihn, massierst, wie du gerade gesagt hast? Ja, ich fange halt ganz einfach an. Ich streichel den und massiere den und mache das dann auch erstmal so richtig kräftig, ne? Mhm. Und ja, dann geht's dann so langsam rüber. Dann küsse ich den auch ganz gerne. Und gehst du denn auch so ganz langsam noch ein bisschen weiter runter? Ja. In die Po-Region? Ja, aber erst nach einer ganz, ganz langen Zeit. Ich nehme mir also da wirklich unheimlich viel Zeit und Gefühl, ja, also mit und das muss auch sein. Ja. Also es soll nicht gleich von Anfang an so darauf hinauslaufen, dass man jetzt 5 Minuten den Rücken streichelt und dann geht's konzentriert sich dann so auf die Mitte des Körpers. Das ist nicht. Ja, ja, aber so der Endpunkt ist dann schon wo? Ja gut, der Endpunkt ist dann auf der Vorderseite vielleicht irgendwann mal. Aber ich gehe nicht davon aus, wenn ich das mache, dass es also unbedingt immer auf den Beischlaf hinauslaufen soll. Da endet, soll, ja. Also ich mache das einfach, dieses Streicheln und Massieren, ja, mache ich halt gern. Also erogene Zone beim Mann der Rücken, ganz klar, absolut, klare, ja, Sache bei dir. Ja. Und dieses ist auch verbunden für dich mit einer Erotisierung. Und, total, ja, ja. Und auch das macht dich schon auch scharf. Ja, absolut. Wenn ich dann merke, es entspannt und er genießt es dann und kann sich so richtig fallen und gehen lassen, ja, das baut sich dann so nach und nach, baut sich dann die Spannung wieder auf. Ne? Findest du denn viele Männer, die das auch so mögen? Ja, findest du? Sehr, sehr viele. Also das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen, dass ich da mit jedem irgendwie was anfange, aber es ist so im Bekanntenkreis gang und gäbe, aha, dass man sich so im Sitzen halt einfach den Rücken massiert, weil die wissen, dass ich das recht gerne mache und denen gefällt es natürlich. Ja. Also machen tue ich sowas natürlich nur, wenn ich einen Freund habe irgendwo, ja, dass es weitergeht. Ne? Andrea, die Sendung ist gleich rum. Ja, sag mir aber noch schnell, wie es bei dir ist. Wo ist denn deine Zone? Ja, die Kniekehlen. Die Kniekehlen? Ja, total. Also schön sanft gestreichelt und ein bisschen geküsst. Die Kniekehlen sind für mich das Absolute. Wie hast du das entdeckt bei dir? Ich weiß nicht, das ist irgendwann mal so gekommen. Man lag beieinander und hat sich so gestreichelt. Und dann habe ich gedacht, nanu, was ist das jetzt? Und dann habe ich das halt festgestellt und habe das dann halt auch immer gesagt. Ne? Und das Tollste ist, wenn die Männer dir die Kniekehlen küssen. Ja. Das ist es. Genau, Andrea, das ist es. Danke für deinen Anruf. Ich danke. Tschüss. Auch. Ciao. Das waren die erogenen Zonen heute Nacht. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. In der Technik war die Angler Traut, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht haben wir wieder eine offene Sendung für alle möglichen Zonen und für alle möglichen Themen. Ihr könnt uns ab 0 Uhr schon erreichen unter den bekannten Nummern. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.